Theben, Ägypten, der Palast des Pharao Amenophis. Hier ist der Gebieter, Tebuk Enchdabi. Er soll vortreten. Hast du gehört, Verräter? Vorwärts! Du bist es also tatsächlich, Tebuk. Ich hörte, dass es euch in letzter Zeit nicht so gut geht. Du redest erst, wenn dich der Erhabene dazu auffordert. Hast du wirklich geglaubt, dass du mein Volk gegen mich aufhetzen kannst? Du weißt, was dich nun erwartet. Der Tod ängstigt mich nicht. Ich empfange ihn mit offenen Armen. Schweig, Elender! Ich werde dich lehren, den Erhabenen. Wartet! Lasst ihn! Er soll bei Bewusstsein bleiben, wenn die Götter über ihn richten. Götter? Welche Götter? Ihr wisst, dass es nur einen wahren Gott gibt. Ich kann dir nur raten, deinem Sonnengott abzuschwören, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich werde Ra niemals abschwören. Er ist es, der einst über mich richten wird, genauso wie über euch. Wir werden sehen. Stellt ihn auf die Beine, damit er sein Schicksal entgegennehmen kann. Macht nur! Quält mich, wenn ihr wollt! Oh ja, du wirst einen schmerzhaften Tod erleiden und dafür büßen, dass du meine gottgegebene Macht so schändlich in Frage gestellt hast. Ich spreche nur das aus, was dein Volk denkt. Es steht schon lange nicht mehr hinter dir. Was weißt du schon über die Bedürfnisse eines ganzen Volkes? Du, der sich mit seinen Anhängern in modrigen Kellern trifft und glaubenslosen Ritualen frönt. Glaubenslos? Wir werden ja noch sehen, welche Macht tatsächlich Gott gegeben ist. Das reicht! Schnallt ihn an den Richtpfahl. Meinen Körper kannst du fesseln, meinen Geist aber nicht. Wir sind soweit. Dann holt jetzt die Stecher aus der Flamme. Wie ihr befehlt. Hast du noch etwas zu sagen? Verräter! Das habe ich, Amenophis. Ich werde wiederkommen. Vielleicht noch nicht bei Sonnenaufgang. Vielleicht auch nicht während dieses Mondes, aber ich schwöre dir, Pharao, ich werde wiederkommen und meine Rache wird fürchterlich sein. Schluss jetzt! Aber du wirst meine Rückkehr nicht mehr erleben. Beginnt sofort! Die Krankheit wird dich hinraffen. Die Krankheit, die ich dir geschickt habe. Tebuks Schreie gelten noch durch das Gemäuer, als die glühenden Metallsplitter in seinen Augenhöhlen längst erkaltet waren. Erst als der Schmerz abklang und Tebuk den Schock überwunden hatte, begannen die Wachen des Pharao, ihn bei lebendigem Leib einzubalsamieren. Der Todeskampf währte viele Stunden und fand genau dort statt, wo Sie jetzt gerade stehen. In diesem Raum. Ja? Sie haben eine Frage? Mich würde interessieren, ob diese Art der Hinrichtung typisch für die damalige Zeit war. Nein, in diesen Genuss kamen nur ganz besondere Fälle, wie Verräter oder Ketzer. Es gab eine ganze Reihe von Tötungsmethoden für Kriminelle. Die Ägypter waren darin besonders kreativ. Ja? Was hat man mit dem Leichnam Tebuks gemacht? Hat man ihn begraben? Nein, Amenophis hatte die Drohung Tebuks sehr ernst genommen und beschloss, Tebuk irgendwo zu verscharren. Damit sollte ihm eine Grundvoraussetzung einer Wiederauferstehung genommen werden. Und das hat gereicht? Nun, vorsichtshalber belegte ihn der Pharao noch mit einem Fluch. Aber wie Sie ja alle wissen, stahlen die Anhänger Tebuks die Leiche und setzten ihn in der Wüste bei. In einer eigens dafür gebauten unterirdischen Grabstätte. Eine unterirdische Pyramide, wenn Sie so wollen. Und wo ist diese unterirdische Pyramide? Das wüsste ich gerne. Aber tatsächlich hat sie nie jemand zu Gesicht bekommen. Tebuks Anhänger fand man wenige Tage nach dem Leichenraub tot auf. Sie hatten das Geheimnis um den Standort der Grabstätte mit sich genommen. Was ist mit dem Fluch? Hat der Tebuk wirklich gebannt? Nun ja, 3355 Jahre später ist er immer noch nicht wieder aufgetaucht. Sollte er Ihnen jedoch irgendwann mal in der Wüste begegnen, wissen Sie, dass der Fluch des Pharao gebrochen wurde. Hoffen wir, dass es nie dazu kommt. Und jetzt möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Professor Rashid? Meine Damen und Herren, es tut mir leid, aber unsere Zeit mit Professor Ryan ist leider abgelaufen. Ich möchte mich, auch im Namen der Universität von Kairo und aller Studenten, bei Ihnen, Professor Ryan, und Ihrer bezaubernden Frau bedanken, dass Sie den weiten Weg aus England gemacht haben, um uns hier, an diesem geschichtsträchtigen Ort, an Ihrem Wissen teilhaben zu lassen. Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Danke. Vielen Dank. Hi, Schatz. Oh, Jim, du warst einfach großartig. War ich das? Und wie? Hast du die Reaktion nicht gehört? Danke, Liebling. Bist ziemlich groggy, was? Ja, ich könnte jetzt eine Dusche vertragen. Das wird wohl vorerst nichts. Deine Fans haben schon eine Reihe gebildet. Oh nein. Wenigstens sind sie nicht aufdringlich und wartenartig auf dich. Hol mich hier raus, bitte. Mrs. Ryan? Ja? Ein Anruf für Sie. Für mich? Sind Sie sicher? Jemand vom Flughafenpersonal möchte Sie sprechen. Oh, Gott sei Dank. Mein Schminkkoffer ist wieder aufgetaucht. Folgen Sie mir bitte. Ich bin dann hier, wenn du mich suchst. Bis gleich, mein Held. Professor Ryan? Hier? Dürfte ich Sie um ein Autogramm bitten? Natürlich, geben Sie her. Jim, mein junger Freund. Unsere Studenten wollen Sie nicht gehen lassen, was? Und das mit einem ausgewachsenen Jetlag in den Knochen. Das hat man Ihnen wirklich nicht angemerkt. Aber wenn Sie jetzt ins Hotel zurückkehren möchten, habe ich dafür volles Verständnis. Tatsächlich? Aber sicher. Morgen ist ja auch noch ein Tag. Und unsere emsigen Hochschüler werde ich vertrösten. Gehen Sie nur. Oh, vielen Dank, Professor. Keine Ursache. Bis morgen. Professor Ryan? Ja, bitte? Ich möchte Ihnen gratulieren. Ihr Vortrag war sehr inspirierend. Danke. Mein Name ist Hassan El Baruch. Meine Karte. Sehr erfreut, Mr. Baruch. Hören Sie, ich möchte nicht unhöflich sein, aber... Ich bin Händler für Artefakte. Ein Schatzsucher. Genau wie Sie, Professor Ryan. Ich handle nicht, sondern stelle meine Funde der Wissenschaft zur Verfügung. Sie scheinen mir nicht ins Gespräch kommen zu wollen. Das ist nicht gegen Sie persönlich gerichtet. Aber zum einen habe ich einen langen Tag hinter mir und zum anderen habe ich tatsächlich etwas gegen die Kommerzialisierung der Archäologie. Und dabei hatte ich doch gehofft, Sie als Leiter für meine nächste Expedition gewinnen zu können. Sorry, Mr. Baruch. Mr. Baruch, schon allein aus Zeitgründen muss ich Ihnen... Es geht um das Grabmal Tebuk Enchdabis. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Sie glauben nicht an die Legende? Meine Arbeit hat nichts mit Glauben zu tun, sondern ausschließlich mit Fakten. Oh, entschuldigen Sie. Nur einen Moment, mein Freund. Kein Problem. Ehrlich gesagt wollte ich sowieso gerade... Ah, ein Foto. Toll, was diese Handys heutzutage alles können. Ja, und nun... Sehen Sie, Professor, die Auflösung ist doch wirklich erstaunlich, nicht? Das soll wohl ein Scherz sein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Frau befindet sich in diesem Moment in einer Limousine und wird von meinen Leuten zu einem geheimen Ort gebracht. Was zum Teufel soll das? Geben Sie das her, Sie Verdammter! Behalten Sie die Nerven, dann behält Ihre Frau auch den Kopf. Das können Sie nicht machen! Sehen Sie den Kellner am Saaleingang? Das ist der Kellner, mit dem meine Frau mitgegangen ist. Genau. Sein Name ist Joachim, einer meiner Männer. Sollten Sie hier für Aufsehen sorgen, wird er meinem Kollegen über Funk einen Befehl geben, den Ihre Frau ganz und gar nicht mögen wird. Sie sind verrückt! Ich bevorzuge den Ausdruck exzentrisch. Auf jeden Fall habe ich nun Ihre volle Aufmerksamkeit, oder? Warum ich? Sie sind der Beste und ich arbeite nur mit den Besten. Und was genau wollen Sie von mir? Geld? Sie machen sich keine Vorstellung davon, wie viel oder wie wenig ein Angestellter... Was ich will, ist die Mumie von Tebuk Enchdabi. Die gibt es nicht. Ich garantiere Ihnen, dass Sie Ihre Meinung in wenigen Minuten ändern werden. Ich freue mich, dass Sie doch noch vernünftig geworden sind, Jim. Ich darf Sie doch Jim nennen. Sie dürfen mich Professor Ryan nennen. Ihr Engländer. Einen Whisky? Wenn Sie meiner Frau auch nur ein Haar krümmen. Lieber Professor Ryan, ich bin ein Geschäftsmann, kein Mörder. Ihrer Frau wird nichts gekrümmt, wenn Sie uns ein wenig entgegenkommen. Wodka? Hören Sie, Sie jagen da einem Phantom nach. Es gibt keine gesicherten Aufzeichnungen, die auch nur ansatzweise den Standort dieses Grabmals festlegen. Sie können auch einen Kaffee haben, wenn Sie wollen. Ich will nichts trinken! Ich will nur meine Frau zurück. Was sagen Sie denn zu dem, was hier unter dem Tuch liegt? Was ist das? Aber Professor, das muss ich Ihnen doch nicht sagen. Eine Tafel mit Schriftzeichen. Das ist unbrauchbar, unvollständig und wahrscheinlich gefälscht. Sie sind ein schlechter Schauspieler. Ich sehe es in Ihrem Blick. Es ist der Glanz in den Augen eines Sammlers. Die Tafel ist nicht echt. Sehen Sie sich die Bruchstelle an. Ich schätze, sie stammt aus dem 4. Jahrhundert nach Christus. 13. Jahrhundert vor Christus. Ein Anfänger kann dies erkennen. Und wenn Sie etwas kooperativer wären, würden Sie es zugeben. Ich bin mir sicher, dass der Text präzise Auskunft darüber gibt, wo nach dem Grabmal Tebux zu suchen ist. Vielleicht, aber... Und nun lasse ich Sie allein, damit Sie in Ruhe arbeiten können. Warten Sie! Was ist mit meiner Frau? Entziffern Sie die Tafel und wir werden sehen. Nein, Baruch, so läuft das nicht. Entweder ich kann sofort mit meiner Frau sprechen oder Sie können die Tafel sonst wem zeigen. Sie gefallen mir, Professor. Sie sind ein Mann mit Prinzipien. Hol Sie ans Telefon. Ja, jetzt. Bitte, Ihre Frau. Lisa! Gott sei Dank. Geht es dir gut? Wirklich? Ja, mir geht es auch gut. Nein, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Ich... So, das reicht. Machen Sie sich an die Arbeit. Dafür brauche ich mein Diktiergerät. Es liegt in meinem Hotelzimmer. Ihre Sachen sind bereits auf dem Weg hierher. In 5 Minuten haben Sie Ihr Gerät. Oh Gott, was für ein Wahnsinn. Benutzen Sie es. Vielleicht werden Sie später einen weiteren Bestseller über unsere Expedition schreiben. Wenn ich dann noch lebe... Ist diese Wüste nicht herrlich? Ja, ganz wunderbar, Yakim. Warum sind Sie so schlecht gelaunt? Ihr Kamel hat Sie doch inzwischen ganz gut unter Kontrolle. Das können wir nach 3 Tagen Reiterei ja wohl auch erwarten. Seien Sie nicht so streng mit uns. Bestimmt werden Sie später froh sein, dass Sie dabei waren. Über sowas beginne ich erst nachzudenken, wenn ich wieder mit meiner Frau in London bin. Lebendig. Sie trauen Baruch immer noch nicht, oder? Schau dir doch nur die Typen an, die ständig bei ihm reiten. Ich kenne sie auch nur flüchtig. Der Dünne mit dem Bart sieht aus, als würde er kleine Kinder zum Frühstück verspeisen. Sie meinen Omar? Omar, na sicher doch. Man sagt, er kann gut mit Messern umgehen. Er ist ein... Ein Soldat? Söldner. Omar ist ein Söldner. Und der Alte mit dem weißen Umhang und dem langen Bart? Sein Name ist Ramses, aber über ihn weiß ich nichts. Ich frage mich, warum Baruch Söldner für eine Expedition anheuert. Wir suchen doch nur eine Mumie. Vielleicht genau deshalb. Wie meinst du das? Ich reite jetzt etwas weiter vor. Wir erreichen bald die Oase. Hey, warte! Es ist doch nur eine Mumie, oder? Mittwoch, 23.05. Endlich haben wir die Oase erreicht. Die Zelte sind aufgebaut, die Wasservorräte aufgefüllt. Gegen Abend werden wir wieder aufbrechen. An Schlaf ist bei diesem Klima nicht zu denken. Bald sollten wir in die Nähe des Grabmals kommen. Vorausgesetzt, ich habe die Schriftzeichen richtig gedeutet. Aber selbst dann müssten wir ein Gebiet von mehreren Quadratkilometern durchkämmen. Ich hoffe nur, dass es Lisa gut geht. Was zum... Jim! Jim! Kommen Sie! Was ist los? Sie wollten noch etwas über Omar erfahren. Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Was sind das für Leute? Vor etwa einer halben Stunde ist eine zweite Karawane hier an die Oase gekommen. Offenbar hat Omar noch mit einem Kerl eine Rechnung offen. Mein Gott, Omar ist 2 Köpfe kleiner als sein Gegner. Lassen Sie sich von seiner Größe nicht täuschen. Sehen Sie. Ich hatte Ihnen gesagt, dass man ihn nicht unterschätzen soll. Er hat ihm den Kopf abgeschnitten. Ja, die beiden Säbel hält er immer in den Ärmeln versteckt. Wie hat er das gemacht? Sehr schnell, mein Freund. Sehr schnell. Professor Rhein, bitte gehen Sie zurück ins Zelt. Warum? Ich möchte nicht, dass Sie das mit ansehen. Tiefer können Sie und Ihre Kollegen eh nicht bei mir sinken. Bitte, Sie müssen schlafen. Morgen erreichen wir unser Ziel. Das glauben Sie wirklich? Nein, ich weiß es. Wieder ein neuer Tag. Der zweite, seit wir die Oase verlassen haben. So langsam werde ich nervös. Nach meinen Berechnungen sollten wir die Grabstelle inzwischen erreicht haben. Ich hoffe, dass Baruch zur Vernunft kommt, bevor die Wasservorräte knapp werden. Halt! Was ist los? Warum halten wir? Es ist Ramses. Er ist von seinem Kamel gestiegen und betet. Dann hat er wohl auch die Hoffnung aufgegeben. Nein, Professor, es ist eine Beschwörung. Na sicher. Ramses hat Kontakt mit dem Geist von Tebok Enshdabi aufgenommen. Und das ohne Strom. Vielleicht sollten Sie einfach mal Ihre westliche Überheblichkeit beiseite lassen und abwarten, was passiert. Da hätte ich Besseres zu tun. Das hier ist reine Zeitverschwendung. Bleiben Sie auf Ihrem Kamel. Ich denke gar nicht daran. Das wäre wie ein Lottogewinn, wenn hier das Grabmal... Was ist los? Ich weiß nicht. Der Boden... Ich sinke! Ich... Professor! Professor! Professor! Professor, hören Sie mich! Professor! Ich hasse euch alle! Sind Sie verletzt? Können Sie Ihre Beine bewegen? Ja, ich glaube, ich bin in Ordnung. Holt die Ausrüstung! Beeilt euch! Wie es aussieht, hat Professor Ryan soeben die unterirdische Pyramide gefunden. Das ist es. Was ist es? Leuchten Sie mal hier rüber. Und? Dies hier ist eine Art Vorkammer. Die Art und Weise, wie die Wände verarbeitet sind, lässt darauf schließen, dass hier Spezialisten am Werk waren. Fantastisch. Ich wusste doch, dass Sie es nicht bereuen werden. Baruch, Vorsicht! Oh! Baruch! Professor Ryan! Alles okay, Yakim. Nichts passiert. Ich habe die Klingen überhaupt nicht kommen sehen. Natürlich nicht. Oder haben Sie geglaubt, dass wir hier so einfach reinspazieren können? Sehen Sie, etwas stimmt nicht mit Rafi. Rafi! Rafi, was ist? Es hat ihn erwischt. Er wurde regelrecht zerstückelt. Ja, er war nicht schnell genug. Sehen Sie, das ist Teboks Art, guten Tag zu sagen. Kann man diese Falle nicht irgendwie aufspüren? Komm. Einige Zeichen an der Wand könnten uns warnen, aber... Verstehe. Dann werden Sie ab jetzt vorangehen. Ach, warum bin ich jetzt nicht überrascht? Wir sind durch. Warum sehen Sie mich so an, Baruch? Sie gehen da rein. Warum ich? Schicken Sie doch Yakim. Danke, Professor. Ist nichts Persönliches. Ich sagte, Sie gehen. Also gut, geben Sie schon die Taschenlampe. Oh? Ach, könnten Sie bitte aufhören, mich so zu erschrecken? Ist der Gang sicher? Ich denke schon. Okay, Leute, folgt dem Professor. Warum gehen Sie nicht weiter, Professor? Die Bodenplatten sind angelegt wie ein Schachbrett. Es gibt helle und dunkle. Ich vermute, einige von Ihnen könnten einen Mechanismus auslösen. Mal sehen. Was wollen Sie mit dem Stein? Passen Sie auf. Und hepp! Bei Allah, was war das? Pendel waren das. Das schaffen wir doch nie. Du, wie heißt du? Masuther. Komm her. Aber ich... Baruch, seien Sie vernünftig. Ein falscher Schritt und der Junge wird lebendig zerschnitten. Möchten Sie vielleicht mit ihm tauschen, Professor? Also gut, ich mache es. Professor? Ich habe mehr Erfahrung mit solchen Fallen als jeder andere hier. Sie sind ja ein richtiger Held, Ryan. Es ist nicht schwierig, in Ihrer Gesellschaft einer zu sein. Das fasse ich als Kompliment auf. So war es aber nicht gemeint. Vorwärts jetzt. Drückt mir die Daumen. Passen Sie auf, Professor. Natürlich passe ich auf. Los, Jim, Sie schaffen das. Nur noch ein paar Meter. Merken Sie sich bloß, wo ich hingetreten bin. Da müssen Sie nämlich gleich... Ups. Was ist los? Ich denke, das war ein Fehltritt. Wenn er den Fuß wegnimmt, stirbt er. Es sind nur noch 2 Meter. Sie müssen springen. Das wird nicht funktionieren. Ich zähle jetzt bis 3, dann springen Sie. Ich weiß nicht, ich... Tun Sie, was ich sage. Ich weiß, dass Sie eine Chance haben. Jetzt bin ich aber beruhigt. Sind Sie soweit? Nein. Also gut. 1, 2... Moment, warten Sie. Ich möchte lieber selber zählen. Wie Sie wollen. Ach, Professor. Viel Glück. Ja. 1, 2, 3. Hat es ihn erwischt? Professor? Ich kann nicht sehen. Professor, sind Sie in Ordnung? Ich bin in Ordnung. Das war knapp. Hey, wartet. Hier ist ein Hebel. Was für ein Hebel? Moment. Sie können jetzt rüberkommen. Ich habe die Falle gesichert. Vorwärts, Leute. Stopp! Jetzt hab ich dich, du Schwein! Was soll das, Ryan? Nehmen Sie die Hände von dem Hebel! Stopp! Lassen Sie das! Professor! Na, wie fühlen Sie sich jetzt, Baruch? Verdammt, Ryan, tun Sie es nicht! Haben Sie Angst? Natürlich habe ich Angst! Gut. Sehr gut sogar. Prägen Sie sich dieses Gefühl genau ein. Denn so habe ich mich gerade auch gefühlt. Hören Sie, Professor! Wir können doch über alles... Drohen Sie mir nie wieder, Baruch. Haben Sie verstanden? Ich habe verstanden. Ich schwöre Ihnen, dass ich Sie von jetzt ab zu nichts mehr zwingen werde. Gut. Hoffentlich halten Sie sich daran. Kommen Sie! Der Weg ist frei. Jim, darf ich Sie etwas fragen? Nur zu. Ich verstehe nicht, warum diese Fallen immer noch funktionieren. Die sind doch schon über 3000 Jahre alt. Nun, viele Anhänger Tebuks waren Handwerker und Architekten. Echte Meister ihres Fachs, die diese Fallen für die Ewigkeit gebaut haben. Ich befürchte, dass uns noch einiges bevorsteht. Wirklich? Wirklich. Haben Sie das gehört? Ja, schon zum 2. Mal. Was hat das zu bedeuten? Werden wir bald erfahren, schätze ich. Professor? Was machen Sie eigentlich, wenn sich kein Gold in der Grabkammer befindet? Gold? Das ist es doch, woraus Sie es abgesehen haben, oder? Professor? Ich habe nie gesagt, dass ich das Grab plündern will. Professor! Helfen Sie mir mal auf die Sprünge, Baruch. Wenn Sie nicht hinter dem Schatz her sind, wonach dann? Lassen Sie sich überraschen. Ich hasse Überraschungen. Professor Ryan! Was ist denn? Ich glaube, ich habe gerade eine Falle aktiviert. Was? Still! Wie kommst du darauf, dass du eine Falle ausgelöst haben könntest, Yakim? Ich denke, es war ein Stolperdraht. Woher willst du das wissen? Ich bin darüber gestolpert, kurz nachdem wir das Geräusch gehört haben. Okay, keiner bewegt auch nur einen Muskel. Habt ihr verstanden? Vielleicht haben wir ja dieses Mal Glück gehabt. Vielleicht aber auch nicht. Was ist das für ein Grollen? Oh Gott! Der Boden! Rennt! Der Boden stürzt ein! Vorsicht! Es hat aufgehört. Der Boden? Er ist einfach weggebrochen. Ja, und er hat 4 ihrer Männer mitgerissen. Das habe ich gesehen. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Das ist Ihnen doch wohl klar. Seien Sie ruhig! Wir werden unseren Weg fortsetzen. Natürlich werden wir das. Der Rückweg ist ja nun abgeschnitten. Seht, eine Gabelung. Tatsächlich. Ohne Karte hier rumzusuchen, ist purer Selbstmord. Ich schlage vor, dass wir uns aufteilen. Und wenn einer von uns in Schwierigkeiten kommt? Ich habe Walkie-Talkies dabei. Auf diese Weise können wir ständig in Kontakt bleiben. Einverstanden? Also gut, geben Sie her. Hier, Professor, nehmen Sie. Danke, Joaquin. Können Sie mich hören? Ja, 1, 2, 3. Gut. Omar, Ramses und Massoud bleiben bei mir. Jakim und Sharif, ihr geht mit dem Professor. Sollten Sie auf die Grabkammer stoßen, geben Sie Bescheid. Wir werden dann kommen, okay? Abgemacht. Ich schlage vor, wir gehen nach links und Sie nach rechts. Von mir aus. Na dann. Viel Glück. Also gut, wir bleiben dicht beisammen. Und passt auf, wo ihr hintretet. Jakim, verstanden? Verstanden. Dann los. Diese Gänge bilden ein wahres Labyrinth. Ja, Tebuks Grabstätte ist weitaus größer, als ich es mir je hätte träumen lassen. Psst! Hören Sie! Da war es wieder. Vielleicht ein Erdbeben? Nein, das würde anders klingen. Joaquin, gib mir mal die Taschenlampe. Hier. Oh, na sowas. Da vorne ist ein Skelett. Ja, seht euch nur die Kleidung an. Sie ist beinahe perfekt erhalten. War er ein Soldat? Nein, er hält zwar einen Säbel in der Hand, aber seine Kleidung ist die eines Zivilisten. Und was hat er da um den Hals hängen? Mal sehen. Ein Talisman. Vielleicht aber auch etwas anderes. Seht ihr dieses Loch in der Wand? Was machen Sie da? Ich wette, das Amulett ist kein Talisman, sondern ein Schlüssel. Ich habe es gewusst. Ist das die Grabkammer? Werden wir gleich wissen. Sie wollen doch wohl nicht da hineingehen. Eigentlich hatte ich genau das vor. Hier muss es sein, Herr. Ich spüre es ganz deutlich. Bist du dir sicher, Ramses? Ich bin mir absolut sicher, Herr. Ich kann seine Energie spüren. Hinter dieser Wand verbirgt sich die Grabkammer von Tebuk Enchdabi. Dann müssen wir nur noch den Schalter finden, der die Grabkammer öffnet. Los, sucht alles ab! Bei Allah. Eines wissen wir jetzt auf jeden Fall. Es ist eine Grabkammer, nur nicht die von Tebuk. Wie viele sind es? Wir sind hier in einem ca. 30 Quadratmeter großen Raum. Schätzungsweise 20 bis 30 erstaunlich gut erhaltene, mumifizierte Leichen liegen hier auf dem Boden. Meiner Vermutung nach handelt es sich um die Anhänger Tebuks. Die Legende, dass sie tot aufgefunden wurden, muss also revidiert werden. Nach meiner ersten oberflächlichen Einschätzung sind die Männer sehr langsam gestorben. Vielleicht sogar erstickt. Die verkrümmte Haltung der Körper deutet darauf hin. Das ist ja widerlich. Was? Sehen Sie sich mal die Löcher in den Leichen an. Es sieht so aus, als hätten sie sich gegenseitig gefressen. Hier muss sich ein schreckliches Drama abgespielt haben. Ich frage mich nur, warum diese Männer sterben mussten. Was für ein perverser Plan steckt dahinter. Verdammt, diese Scheißfunzel. Passen Sie auf, das ist unsere einzige Taschenlampe. Ich kann nichts dafür. Die Batterien sind leer. Ich hab noch welche. Gib sie mir, sonst stehen wir gleich im Dunkeln. Hier. Na, klasse. Los, such die Dinger. Die Lampe kann jeden Moment ihren Geist aufgeben. So wie jetzt zum Beispiel. hast recht gehabt, Ramses. Es ist die Grabkammer. Ja, Baruch. Was für ein erhabenes Gefühl. Wir sind die Ersten seit über 3300 Jahren, die diesen Raum betreten. Sieh nur, der Sarkophag. Er ist aus purem Gold. Und die Diamanten. Halt, Masud! Wir sind nicht wegen der Schätze hier. Nicht? Weswegen dann? Dieser Tag wird lange in Erinnerung bleiben. Los, öffnet den Sarg. Den Sarg? Nun macht schon! Also gut. Und los! Vorsicht, der Deckel klimmt! Das ist er. Der Meister. Und er trägt das Medaillon, genau wie es auf der Tontafel beschrieben wurde. Es gehört dem Meister. Nein, Ramses. Es gehört mir. Ich bin dazu ausersehen, es zu tragen. Nur so wird er mich als seine rechte Hand erkennen. Aber Herr... Konzentriere dich auf die Beschwörung. Ihr wisst, was ich dazu brauche. Allerdings. Masud? Ja? Komm her. Was kann ich für euch tun? Das Gefäß, Ramses. Hier. Halt ihn fest, Omar. Passt auf, dass nichts daneben läuft. Ja, ja. Gut so, gut so. Das reicht. Ich habe genug Blut. Dann lasst ihn fallen. Und jetzt fang mit der Beschwörung an. Man sieht die eigene Hand vor Augen nicht. Hat einer die verdammten Batterien gefunden? Nein, Herr. Moment, ich hab was. Was ist? Ich glaube, das war ein Unterkiefer. Reiß dich zusammen. In einem total finsteren Raum voller Leichen? Die werden dir ganz bestimmt nichts mehr tun. Hören Sie das? Mist. Jetzt wird's mir aber langsam unheimlich. Baruch? Hey, Baruch, melden Sie sich. Was ist los, Professor? Schicken Sie so schnell es geht einen Ihrer Leute. Uns sind die Batterien ausgegangen. Wir stehen hier im Dunkeln. Tut mir leid, Professor, aber ich brauche hier jeden Mann. Was ist denn bei Ihnen los? Ich stehe kurz vor der Erfüllung all meiner Träume. Bald werde ich der Herrscher über Leben und Tod sein. Was reden Sie da, Mann? Ich habe die Grabkammer gefunden. Jetzt kann mich nichts mehr stoppen. Die Grabkammer? Warum haben Sie nicht... Ich habe nun keine Verwendung mehr für Sie, Engländer. Gleich ist es soweit. Mach weiter, Ramses. Weiter! Zurück, Baruch! Es ist vollbracht. Das ist unglaublich. Er bewegt sich. Der Meister bewegt sich. Baruch? Baruch? Ach Mist, das Funkgerät ausgeschaltet. Ich kann mir denken, warum. Und? Er sagte, er werde bald Herrscher über Leben und Tod sein. Viel weiß ich zwar nicht über die alten Schriften, aber... Was? Es heißt, dass nur dem die Macht über Leben und Tod zuteil wird, der es schafft, Tebuk Enchdabi zu erwecken. Moment mal. Willst du mir erzählen, dass Baruch gerade eine über 3000 Jahre alte Mumie zum Leben erweckt hat? Ramses hilft ihm dabei. Der alte Ramses? Jetzt hör aber auf. Ich glaube dir kein Wort. Ich befürchte, dass das nichts ändern wird. Du bist davon wirklich überzeugt, oder? Ich hätte Baruch niemals glauben sollen. Die ganze Expedition galt weder dem Auffinden von Artefakten noch der Wissenschaft. Letzteres hätte ich dir schon früher sagen können. Es ging Baruch nur um Macht. Er wollte unsterblich werden und dachte keine Sekunde lang an die anderen. Tja, und sowas geht fast immer in die Hose. Wie konnte ich nur? Was ist da los? Baruch! Baruch, melden Sie sich endlich! Geh weg da! Ich kann nicht! Oh nein! Baruch! Verdammt, was geht bei Ihnen vor? Baruch! Zurück! Oh! Ich befehle es dir! Siehst du nicht das Medaillon? Erkennst du es nicht? Warte, ich habe dich erweckt und du darfst mich nicht... Oh mein Gott. Sie haben es geschafft. Tebuk lebt. Dann müssen wir hier weg. Schnell. Ja, Sie haben recht. Such die Batterien, Sheriff. Ja. Was war das? Ein Stöhnen. Nein, eher ein Rufen. Ein Rufen? Was hat das zu bedeuten? Ich hab sie. Gott sei Dank. Gib sie her, schnell. Gut so, ja. Okay. Hoffentlich habe ich sie richtig rum eingelegt. Schalten Sie sie ein. Ah. Puh, jetzt fühle ich mich aber besser. Ich mich auch. Verdammt. Wieso verdammt? Was hat dieses Stöhnen zu bedeuten? Wenn mich nicht alles täuscht, ruft er sie. Wer? Tebuk? Genau. Und wen ruft er? Seine Anhänger. Sie meinen... Ah! Die Toten bewegen sich! Wir müssen zum Ausgang. Los! Beeilt euch! Wartet! Was haben Sie vor? Ich will den Eingang wieder verschließen. Dann ziehen Sie den Schlüssel raus! Er klemmt! Sie kommen! Jim, wir müssen weg! Nein, ich hab's gleich! Da sind sie! Das war knapp. Kann man wohl sagen. Kommt, hier lang. Und dann? Sie wissen doch, dass einer der Gänge unpassierbar ist. Irgendwas wird uns schon einfallen. Ich bin nur froh, dass die Untoten uns nicht auf den Fersen sind. Der Eingang hat sich wieder geöffnet! Wieso das denn? Das müssen Sie mir doch sagen! Los, rennt! Rennt! Sie folgen uns! Ja, aber Sie sind langsam. Das ist immer noch zu schnell! Stopp! Eine Gabelung! Die war doch vorhin nicht da! Nein, aber... Was? Jetzt weiß ich. Die Wände, sie verschieben sich. Was meinen Sie damit? Wie können sich die Wände verschieben? Es muss eine Technik der alten Baumeister sein. Die Wände verschieben sich in einem bestimmten Rhythmus, um Grabräubern eine Flucht unmöglich zu machen. Heißt das, wir kommen hier nie wieder raus? Ich weiß es nicht, okay? Da sind sie! Was machen wir jetzt? Wir nehmen den linken Gang. Irgendwelche Einwände? Gut, weiter! Los, Sharif! Ja! Schneller, schneller! Unser Vorsprung wird größer! Ich kann die Untoten schon nicht mehr sehen! Schau nach vorne, Jakim! Mach ich ja! Ich... Ja, was ist? Ich bin umgeknickt! Ach, komm, ich helf dir auf! Die Untoten! Sie kommen näher! Auf die Beine, ich... Ach du Scheiße! Was ist passiert? Ich stehe auf einem Auslöser, verdammt! Was sollen wir jetzt machen? Lauft! Was ist mit dir? Das werden wir sehen, wenn ihr in Sicherheit seid. Bewegt euch schnell! Jim! Hier geht es nicht weiter! Das ist eine Sackgasse! Oh Mann, das wird ja immer besser. Stellt euch dicht an die Wand! Also gut. Eins, zwei, drei! Jim, warum wurde die Falle nicht ausgelöst? Ich habe keine Ahnung. Da! Die Zombies! Jetzt sind wir geliefert! Wir müssen hier weg! Wie denn? Wir sitzen in der... Also das... Das glaube ich einfach nicht. Ein Felsbrocken. Ein riesiger Felsbrocken. Er hat die Untoten zermalmt. Aber wie... Sie hat geklemmt. Diese verdammte Falle muss geklemmt haben. Das ist Tebuk. Er ist ganz in der Nähe. Es hört sich an, als wenn er hinter der nächsten Ecke auf uns warten würde. Ja, nur gibt es hier keine nächste Ecke. Wir sind eingeschlossen. Vielleicht können wir den Felsbrocken verschieben. Das könnten 100 Mann nicht. Dann sind wir lebendig begraben. Mal den Teufel nicht an die... Da! Die Wand bewegt sich! Jetzt aber raus hier, bevor sie sich wieder schließt. Na toll. Wir sind zwar raus aus der Sackgasse, aber wie es jetzt weitergehen soll, weiß ich trotzdem nicht. Ja, wie die Ratten im Versuchslabor von Professor Stalicki. Von wem? Kleiner Insider-Scherz. Hey, seht mal! Was ist, Sharif? Da ist eine Öffnung in der Wand. Geh mal zur Seite. Bei Allah. Ich schätze, wir haben sie gefunden. Die Grabkammer von Tebuk Enchdabi. Sieh dir dieses Massaker an. Hier liegt Baruch. Hier auch. Aber etwas stimmt nicht mit ihm. Seine Haut. Ja, er sieht aus wie ein sehr alter Mann. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist und warum die Männer so aussehen, wie sie aussehen. Er hat ihnen die Lebensenergie ausgesaugt. Oma! Wir hatten keine Chance. Nichts konnte Tebuk etwas anhaben. Was ist hier passiert? Sie schossen auf ihn, versuchten zu kämpfen, aber er nahm ihnen die Kraft. Wie? Ich habe es beobachtet. Du brauchst nur in seine Nähe zu kommen. Die Haut dort schneller aus als eine Dattel in der Sonne. Deine Lebensenergie verleiht ihm enorme Kräfte. Ramses und Baruch hat er regelrecht in Stücke gerissen. Er lädt sich mit unserer Energie auf. Aber Sie, wie haben Sie überlebt? Nach Ramses Tod habe ich sehr schnell gemerkt, dass ein Kampf aussichtslos ist. Sie haben sie im Stich gelassen. Yakim, hör auf! Lass mich! Es ist die Wahrheit! Er hat sich versteckt! Sie Feige im Stich gelassen! Ich werde nicht fürs Sterben bezahlt, sondern fürs Töten. Hast du verstanden, Yakim? Omar, nehmen Sie die Klingen von seinem Hals. Kommen Sie, jeder Mann wird hier gebraucht. Okay, ganz ruhig. Wir sollten uns lieber überlegen, wie wir hier wieder rauskommen. Omar, was können Sie uns noch über Tebuk erzählen? Er kann nichts sehen. Er ist blind? Ja. Baruch trug ein Medaillon. Ein Zeichen seiner Ergebenheit. Tebuk hat es nicht erkannt. Aber natürlich, wie sollte er auch? Der Pharao hatte ihn geblendet. Also sind wir im Vorteil? Nicht wirklich. Das, was er nicht sehen kann, macht er mit Hören wieder wett. Er hört die Angst in dir. Dann sollten wir ihm nicht zu nahe kommen. Nehmt die Waffen mit und vor allem die Taschenlampen und Batterien. Da ist noch etwas. Baruch hat es mir schon vor langer Zeit anvertraut. Was? Wenn die Legende stimmt, darf Tebuk auf gar keinen Fall ans Tageslicht. Warum nicht? Die Sonne wird ihm unendliche Macht jenseits aller Vorstellungskraft verleihen. Die Energie, die er hier vorgefunden hat, war im Vergleich zur Sonnenenergie nur ein kleiner Imbiss. Verstehen Sie? Er würde zu einem Gott werden, zu einem zweiten Ra. Der Fluch des Pharao. Jetzt verstehe ich. Tebuk hat sowohl seine Gefangenschaft wie auch seinen Tod billigend in Kauf genommen. Er wusste, dass der Pharao ihn verfluchen würde. Dieser Bastard hat es so gewollt. Der Fluch hat nicht nur seinen Körper, sondern auch seine Seele, seinen Geist gefesselt. Und so konnte er überdauern, bis jemand den Bann brechen würde. Sie wussten, welche Macht Baruch heraufbeschwören wollte. Yakim! Und Sie haben ihn nicht gestoppt! Ich hielt Baruch für einen Verrückten. Mich interessierte nur das Gold. Sie haben keine Ehre! Schluss jetzt! Wenn ihr euch gegenseitig umbringen wollt, von mir aus, aber bitte erst, wenn wir hier raus sind! Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen den Eingang zu diesem Ort für immer versiegeln. Sehr richtig. Obwohl wir noch ein Wunder brauchen werden, um den Eingang zu finden. Nein, kein Wunder. Einen Plan. Was ist das? Eine Karte von der unterirdischen Pyramide. Baruch hatte sie bei sich. Baruch? Warum hat er sie nicht benutzt? Oh, das hat er. An der Gabelung hat er sie absichtlich in die falsche Richtung geschickt. Schließlich hatte er sein Ziel fast erreicht. Dieser Hurensohn. Die Karte ist unvollständig, nicht? Ja. Es fehlt ein großer Teil des Komplexes. Fallen sind auch nicht aufgezeichnet. Aber der Weg zurück. Hier, es gibt zwei Möglichkeiten. Je nachdem, wie sich die Wände verschoben haben. Unfassbar. Wer hat diese Karte angefertigt? Mit Sicherheit einer der Handwerker. Wenn mich nicht alles täuscht, müssen wir hier lang. Worauf warten wir dann noch? Was ist denn? Hört ihr das nicht? Das sind sie, die Anhänger Tebuks. Unmöglich. Ich habe sie vernichtet. Es ist nicht der richtige Zeitpunkt für Scherze. Das ist kein... Ach, egal. Es gab bestimmt noch andere Grabkammern mit seinen Getreuen. Das Stöhnen kommt aus dieser Richtung. Direkt vor uns. Und es wird lauter. Sie haben uns den Weg abgeschnitten. Bis zur nächsten Gabelung ist es nicht mehr weit. Aber vielleicht zu weit für uns. Die Toten kommen schnell näher. Dann lasst uns hoffen, dass wir vorher abbiegen können. Folgt mir! Das ist Wahnsinn! Aber im Moment ist dies der einzige Weg. Hier ist es! Wir... Eine Sackgasse? Unmöglich! Sehen Sie! Auf der Karte ist der Durchgang frei. Es ist eine bewegliche Wand. Ja, aber wann wird sie sich öffnen? Verdammt! Sie kommen! Wir müssen zurück! Nein! Wenn wir umkehren, sitzen wir in der Falle. Dies hier ist unsere einzige Chance. Die Wand wird sich nicht bewegen! Das ist doch Wahnsinn! Wartet hier! Ich werde versuchen, diese Bestien aufzuhalten. Was? Kehrt nicht um! Ich verschaffe uns Zeit. Rennt, wenn sich die Wand öffnet! Weg ist er! Das wird er nicht überleben! Hört ihr das? Er kämpft! Wir müssen ihm helfen! Sei kein Narr! Die Wand! Siehst du? Sie bewegt sich! Lauft! Nein! Ich kann ihm nicht vorwerfen, ein Feigling zu sein und selbst wegrennen! So komm doch zur Vernunft! Er will seine Ehre wiederherstellen, respektiere das! Aber das... Seht nur! Er kommt zurück! Rennt! Sie sind direkt hinter mir! Oh mein Gott! Lauft! Wie weit ist es noch? Der Ausgang müsste jeden Moment vor uns auftauchen! Da hinten! Ein Licht! Da ist der Ausgang! Beeilt euch! Ah! Jakim! Verdammt, es ist wieder mein Kneißel! Kannst du laufen? Ich weiß nicht! Komm schon, wir müssen es versuchen! Ich darf es nicht! Lass mich zurück! Das werden wir nicht tun! Sharif! Lauf vor! Aber ich... Wir brauchen dich hier nicht! Geh! Nun mach schon! Lauft! In Ordnung! Greifen Sie seinen linken Arm, Professor! Ja! Warte! Ich bin nur eine Belastung für euch. Lasst mich hier. Weißt du, was ich dir schon lange mal sagen wollte? Was? Halt's Maul und jetzt komm. Ja. Die Untoten werden immer schneller. Ja, das mit dem Laufen kriegen sie langsam in den Griff. Sie rücken auf. Das schaffen wir nie. Habt ihr das gehört? Das war Sharif. Was ist mit ihm passiert? Ich weiß es nicht, wer... Hey. Seht ihr das? Ja, die Untoten. Sie bleiben stehen. Warum? Die hatten uns doch beinahe. Bei Allah. Das ist Tebuk. Er ist direkt vor uns. Ja, und er trägt Sharif auf dem Arm. Ob er noch lebt? Oh Mann. Er kommt auf uns zu. Nein. Er geht in die andere Richtung. Was hat er nur vor? Er riecht die Sonne. Oh nein, er will raus. Wir müssen ihn aufhalten. Na, du hast ja heitere Ideen. Aber wenn er die Leiter hinaufklettert, wird er unbesiegbar sein. Warte, Oma. Was ist? Hör zu, wir waren doch schon mal hier. Ganz am Anfang. Ja. Siehst du, dort ist der Vorraum. Und im Vorraum ist... Die Falle mit den Klingen. Wenn Tebuk auf den Auslöser tritt, wird er zersäbelt. Das muss ich mir ansehen. Langsam. Kommt ihm nicht zu nahe. Da ist der Vorraum. Dort. Auf dem Boden. Der Auslöser. Tebuk läuft genau darauf zu. Jetzt gleich tritt er drauf. Jetzt. Jetzt. Mist. Er ist drumherum gelaufen. Das hätte ich mir denken können. Tebuk ist ja nicht blöd. Nein. Das lasse ich nicht zu. Omar, was? Er rennt auf Tebuk zu. Omar, nicht. Stirb, Tebuk! Hast du das gesehen? Er ist auf den Auslöser getreten. Ja, er hat uns das Leben gerettet. Ist Tebuk denn... Ich glaube, ja. Hier liegt nur noch Staub. Staub? Dann haben wir es geschafft. Wir haben es geschafft. Und wir können hier... Und wir können hier... raus. Jakim, ich dachte, du willst hier raus. Werd wach, verdammt! Jakim! Im Übrigen war das auch das Ende der Untoten. Sie zerfielen zu Staub, genauso wie ihr Meister. Und was passierte mit ihrer Frau? Jakim veranlasste ihre Freilassung. Zum Glück hat sie keine bleibenden Schäden davon getragen. Professor, Sie gestatten uns, die Artefakte zu untersuchen. Sie wollen, dass wir Ihre Funde wissenschaftlich absichern. Aber warum dürfen wir über dieses Projekt nicht reden? Nun, ihr gehört zu den wenigen Auserwählten, die die Wahrheit kennen. Würde ich diese Geschichte meiner Fakultät in England erzählen, könnte ich meinen Hut nehmen. Bevor nicht alles hundertprozentig bewiesen ist, bleibt das Abenteuer nur eine weitere Legende, die diese vier Wände nicht verlässt. Klar? Aber wann wollen Sie mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit? Das hängt nicht zuletzt von euren Ergebnissen ab. Wer weiß? In 1-2 Jahren? Werden Sie demnächst wieder an einer Expedition teilnehmen? Nein. Die Erfahrungen, die ich in der unterirdischen Pyramide gemacht habe, reichen für ein ganzes Forscherleben. Ich werde mich wieder aufs Dozieren konzentrieren. Und vielleicht mit meiner Frau einen kleinen Bauernhof kaufen. Oh, entschuldigt bitte. Ja? Professor Ryan? Am Apparat. Leo Offert, mein Name. Ein gewisser Yakim hat mir von Ihren Talenten erzählt. Oh nein. Ich habe da etwas entdeckt, das für Sie von großem Interesse sein dürfte.